Abschnitt 26 von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 34. Kapitel. Als Arbakes sich durch einen Becher gewürzten Weines wieder erwärmt hatte, fühlte er sich mehr als gewöhnlich heiter und kräftig. Der Sieg, den er durch seine Schlauheit errungen, hatte sein stolzes Selbstgefühl erweckt. Über das Schicksal des verworfenen Kalenus empfand er keine Reue. Er verbannte bald die Gedanken an die Qualen und den Todeskampf des Priesters und freute sich bloß, dass eine große Gefahr vorüber und ein Feind mehr beseitigt sei. Er hatte jetzt nur daran zu denken, wie er das Verschwinden des Kalenus bei der Priesterschaft rechtfertigen könne, und dieses schien ihm leicht zu bewerkstelligen. Kalenus war oft durch ihn nach den benachbarten Städten in religiösen Aufträgen gesendet worden. Er konnte jetzt vorgeben, dass er an den Altären der Isis zu Stabiae und Neapel Sühneopfer für die Ermordung des Priesters der Göttin des Apsides darbringe. Wenn Kalenus gestorben war, konnte seine Leiche vor der Abreise des Ägypters von Pompeji in den Tiefen Sarnos geworfen werden, und hätte man sie entdeckt, so würde der Verdacht wahrscheinlich auf die Nazarener, als sei er aus Rache wegen des Todes des Olynthus in der Arena ermordet worden, gefallen sein. Seine Gedanken wandten sich jetzt der Chione zu, und wenn sie ihn auch in den letzten Tagen immer wieder durch Hohn und Verachtung gekränkt hatte, so sehnte er sich doch nach ihrer Nähe und beschloss, sie zu besuchen. Als er in ihr Zimmer trat, fand er sie vor einem kleinen Tisch sitzen, wie sie nachdenkend den Kopf auf die Arme stützte. Der Ausdruck des Gesichts aber war nicht mehr den süßen und sinnigen Zügen der Psyche so ähnlich wie früher. Ihre Blicke waren irre und matt, und das lange schwarze Haar, das ungeordnet den Rücken hinabrollte, ließ die Wangen umso bleicher erscheinen, da sie von ihrer anmutigen Form schon etwas verloren hatten. Abakes blickte sie einige Augenblicke an, ehe er auf sie zutrat. Auch sie erhob ihre Augen, und als sie ihn erkannte, wendete sie sich mit einem Ausdruck des Widerwillens von ihm ab. »Ach«, sagte Abakes in fast ehrerbietigem Ton, »könnte ich doch durch meinen Tod deinen Hass besiegen. Ich wollte gerne sterben. Du tust mir sehr Unrecht, Jone, aber ich will es dulden, denn ich hoffe, dass deine Gefühle sich ändern werden.« »Gib mir meinen Bruder und meinen Geliebten zurück«, sagte Jone in ruhigem und bittendem Tone, und die Tränen rollten ihr dabei aus den Augen. »Oh, könnte ich den einen wieder zum Leben erwecken und den anderen vom Tode retten«, erwiderte Abakes mit scheinbarer Rührung. »Ja, um dich glücklich zu machen, würde ich meine unglückliche Liebe überwältigen und deine Hand in die des Atheners legen. Vielleicht kann er der Anklage noch entgehen, und ich werde alles tun, um ihm dabei zu helfen. Kommt er frei, dann will ich dir nicht länger mit meiner Liebe beschwerlich fallen. Doch vergib mir auch meine Übereilung, die ich tief bereue und die ich mir nie wieder werde zu Schulden kommen lassen. Lass mich dir wieder bloß sein, was ich dir einst war, ein Freund, ein Vater, ein Beschützer. O Jone, schone mich und verzeihe. Ich vergebe dir, rette Glaukus, und ich will ihm entsagen. O mächtige Abakes, du bist stark im Bösen wie im Guten. Rette den Athener, und die arme Jone will versprechen, ihn niemals wiederzusehen.« Sie erhob sich jetzt, fiel ihm zu Füßen und umfasste seine Knie. »Oh, wenn du mich wirklich liebst, wenn du menschlich bist, gedenke der Asche meines Vaters, gedenke meiner Kindheit und rette meinen Glaukus.« Der Ägypter wurde durch heftige Krämpfe ergriffen. Er wendete sein Gesicht ab und sagte mit leiser, hohler Stimme, »Wenn ich ihn selbst jetzt noch retten könnte, so würde ich es tun, aber das römische Gesetz ist scharf und streng. Aber wenn es mir gelingen könnte, würdest du die meinige, meine Braut werden?« »Die deinige«, erwiderte Jone, indem sie aufstand. »Deine Braut? Noch ist das Blut meines Bruders ungerecht. Wer erschlug ihn? O Nemesis, kann ich, selbst für das Leben des Glaukus, deine feierliche Rache erkaufen? Abakes, die deinige? Nimmer!« »Jone, Jone«, schrie Abakes leidenschaftlich, »wozu diese geheimnisvollen Worte? Weshalb bringst du meinen Namen mit dem Tode deines Bruders in Verbindung? Meine Träume sagen es mir, und die Träume kommen von den Göttern.« »Leere Spiegelfechtereien, Willst du eines Traumes wegen die Unschuld verkennen und das einzige Mittel, das Leben deines Geliebten zu retten, zurückweisen?« »Höre mich an«, sagte Ione mit festem und feierlichem Tone. »Wenn Glaukus durch dich gerettet wird, so will ich nie als seine Braut in sein Haus getragen werden, aber ich kann die Abneigung gegen jede andere Verbindung nicht überwinden. Ich kann mich nicht mit dir vermählen. Aber wenn Glaukus stirbt, so vereitle ich an demselben Tage alle deine Künste und überlasse deiner Liebe bloß meinen Staub. Ja, du kannst den Dolch und das Gift mir entziehen, du kannst mich einsperren und selbst in Ketten legen, aber der mutige Geist, der sich zu befreien entschlossen ist, wird immer Mittel dazu finden. Wenn Glaukus untergeht, so will ich ihm würdig nachfolgen. Bei allen Göttern des Himmels und des Ozeans und der Erde, ich weihe mich dem Tode. Ich habe es gesagt.« Hoch, stolz und kühn wie eine Begeisterte stand Ione da und erfüllte die Brust des Ägypters mit Ehrfurcht und Bewunderung. »Kühnes Mädchen«, sagte er nach einer Pause, »du bist in der Tat würdig, die meinige zu werden. Oh, wie oft habe ich geträumt von einer solchen Teilnehmerin an meinem erhabenen Lose, und nur in dir habe ich sie gefunden. Ione«, fuhr er lebhaft fort, »siehst du nicht, dass wir füreinander geschaffen sind? Kannst du nicht etwas deiner eigenen Tatkraft, deinem eigenen Mut Verwandtes, auch in meinem selbstständigen Geiste erkennen? Mit einer Entschlossenheit, die der deinigen gleichkommt, trotze ich deinen Drohungen mit einem ruhmlosen Selbstmorde. Ich huldige dir als der meinigen. In fernen Ländern wollen wir ein Königreich gründen, und über weite Jahrhunderte soll das Geschlecht aus dem Stamme des Arbakes und der Ione reichen. Du bist von Sinnen. Diese hochtönenden Prahlereien eignen sich mehr für einen verächtlichen Quacksalber, der seine Wundermittel auf dem Marktplatz ausschreit, als für den weisen Arbakes. Du kennst meinen Entschluss. Er ist unwiderruflich wie das Fatum. Der Orkus hat mein Gelübde gehört, und es ist eingeschrieben in das Buch des unerbittlichen Hades. Mache daher, Arbakes, mache das Geschehene wieder gut. Wandle den Hass in Achtung, die Rache in Dankbarkeit. Erhalte einem Manne das Leben, den du als Nebenbuhler nicht mehr zu fürchten hast. Dieses ist deiner angeborenen Natur angemessen, welche das Hohe und Edle nicht verleugnet. Genug, Ione. Ich will für Glaukus tun, was in meiner Macht steht, aber tadle mich nicht, wenn ich meinen Zweck nicht erreiche. Befrage selbst meine Feinde, ob ich nicht alle möglichen Bemühungen angewendet habe und noch anwende, ihn vom Tode zu retten, und dann wirst du mich gelinder beurteilen. Schlafe ruhig, Ione, es ist schon spät in der Nacht. Mögest du günstigere Träume von einem Manne haben als bisher, dessen Dasein nur durch das deinige bedingt ist. Arbakes entfernte sich schnell, ohne eine Antwort zu erwarten. Vielleicht fürchtete er, durch die innigen Bitten der Ione erweicht zu werden, und er wusste doch, dass es jetzt, da das Volk viel zu erregt, für die Rettung des Atheners zu spät war. Als seine Sklaven ihn auskleideten, erinnerte er sich der Lydia. Er hielt es für notwendig, dass Ione von der Geistesverwirrung ihres Geliebten nicht in Kenntnis gesetzt werde. Und vor allem durfte sie nichts von der Anwesenheit der Blinden in seinem Hause wissen. Darum wandte er sich an seinen Freigelassenen. »Kallias«, sagte er, »gehe sogleich zum Sophia und sage ihm, dass er unter keinem Vorwande die blinde Sklavin aus ihrem Zimmer lassen solle. Aber höre, zuerst suche die Sklavinnen auf, welche Ione bedienen, und befiehl ihnen, ihr nichts davon zu sagen, dass die Blinde unter meinem Dache ist.« Der Sklave eilte hinaus. Nachdem er seinen Auftrag hinsichtlich der Dienerinnen der Ione erfüllt hatte, suchte er den würdigen Sophia auf. Er fand ihn nicht in der kleinen Kammer, wo sein Bett stand. Er rief laut seinen Namen, und aus dem dicht dabei befindlichen Zimmer Lydias hörte er die Stimme Sophias antworten. »O Kallias, bist du es? Die Götter seien gelobt, öffne die Tür, ich bitte dich!« Der Sklave schob den Riegel zurück, und Sophia stürzte ihm entgegen. »Was?« »Sophia, du bist mit dem jungen Mädchen in diesem Zimmer eingeschlossen? Hänge nicht genug reife Früchte an den Bäumen, als dass du...« »Sage nichts von der kleinen Hexe«, unterbrach ihn Sophia ungeduldig. »Sie wird mich unglücklich machen«, und er erzählte Kallias die Geschichte von dem Luftgeist und von der Flucht der Thessalierin. »Nun, so hänge dich nur gleich, unglücklicher Sophia. Ich komme soeben von Arbakes mit dem Auftrage, dass du das Mädchen unter keinem Vorwande auch nur auf einen Augenblick aus diesem Zimmer lassen sollst. »Ich Armer«, klagte der Sklave, »was soll ich beginnen? Doch ich will sie morgen schon finden. Verrate mich nur nicht.« »Ich will alles tun, was die Freundschaft, mit Vorbehalt meiner eigenen Sicherheit, vermag. Aber bist du auch gewiss, dass sie das Haus verließ? Vielleicht ist sie noch irgendwo versteckt.« »Wie sollte das möglich sein? Sie konnte leicht in den Garten, dessen Tür doch offen stand.« »Nein, das ist nicht der Fall. Denn in derselben Stunde, die du angibst, war Abakes mit dem Priester Kalenus im Garten. Ich suchte dort einige Kräuter für das morgige Bad meines Herrn. Er hat die Tür hinter sich zugezogen, und ich drehte nachher den Schlüssel herum und zog ihn ab. Hier ist er.« »O, gütiger Bacchus, ich rief dich doch nicht vergebens an. Lass uns keinen Augenblick verlieren, wir wollen sogleich in den Garten, vielleicht finden wir sie noch dort.« Der gutmütige Kalias willigte ein, den Sklaven zu begleiten, und nachdem sie vergeblich die nächsten Zimmer und den Peristyl durchsucht hatten, traten sie in den Garten. Es war ungefähr um dieselbe Zeit, da Nydia beschlossen hatte, ihr Versteck zu verlassen und ihren Weg fortzusetzen. Zitternd und den Atem anhaltend war sie, vorsichtig dahinschleichend, an die Tür gekommen und fand sie verschlossen. Vor Schreck fast ohnmächtig betastete sie immer wieder von neuem die verhängnisvolle Tür, und einige Schritte von ihr standen ihre Verfolger und lachten über ihre Enttäuschung und ihre Verzweiflung. Endlich sprangen sie auf sie zu. »Na, du böses Mädchen, habe ich dich jetzt?« rief Sophia, indem er die Unglückliche ergriff. Das blinde Mädchen stieß einen gellenden Schrei aus, als sie sich durch ihren Wärter wieder ergriffen fühlte. Es war ihr, als sei dem sinkenden Glaukus das letzte rettende Brett entrissen worden. Sie hatte in einem Kampf zwischen Leben und Tod geschwebt, und der Tod hatte jetzt das Spiel gewonnen. »Oh, ihr Götter, das Geschrei wird das ganze Haus in Unruhe bringen. Abakes hat einen leisen Schlaf. Stopf ihr den Mund«, sagte Kalias. »Ah, hier ist dasselbe Tuch, mit dem die junge Hexe mich geblendet hat. Komm her, jetzt bist du nicht allein blind, sondern auch stumm.« Sophia trug die leichte Last in seinen Armen und erreichte bald das Zimmer, aus dem Lydia entflohen war. Indem er den Riegel vorschob, überließ er sie einer Einsamkeit, die ihr so schrecklich sein musste, als irgendeine der Qualen im Hades es hätten sein können. 35. Kapitel. Es war schon spät am dritten und letzten Tage der Untersuchung, in der Glaucus und Olintus schwebten. Einige Stunden, nachdem der Gerichtshof geschlossen und das Urteil gesprochen war, hatte eine kleine Gesellschaft vornehmer junger Leute aus Pompeji sich in dem prachtvollen Hause des Lepidus versammelt. »Also Glaucus leugnete sein Verbrechen bis auf den letzten Augenblick«, sagte Clodius. »Ja, aber das Zeugnis des Abakes gab den Ausschlag. Er sah die Tat selbst mit an«, erwiderte Lepidus. »Was kann wohl die Ursache gewesen sein?« »Oh, der Priester war ein düsterer und wilder Geselle. Er hat wahrscheinlich den Glaukus über sein lustiges Leben und seine Leidenschaft für das Spiel tüchtig heruntergemacht und schließlich geschworen, er wolle nie in die Heirat mit seiner Schwester willigen. Es entstand ein hitziger Streit. Glaukus, der wohl betrunken gewesen, beging dann die übereilte Tat. Durch die Aufregung entstand dann die Geistesverwirrung, an der er einige Tage gelitten hat. Jedenfalls ist es möglich, dass er sich tatsächlich seines Verbrechens nicht mehr besinnen kann. So sucht wenigstens Abakes die Sache zu erklären, der in seinem Zeugnis sich sehr milde und mit vieler Rücksicht geäußert zu haben scheint. Ja, er hat sich dadurch allgemein beliebt gemacht, aber mit Rücksicht auf diese mildernden Umstände hätte der Senat ein gelindes Urteil fällen sollen. Es würde auch geschehen sein, aber man durfte es des Volkes wegen nicht wagen. Die Priester hatten keine Mühe gespart, um es aufzuregen. Der Senat wagte es nicht zu widerstehen. Bei alledem aber hatte Glaucus bloß eine Majorität von 3 Stimmen gegen sich. Der Grieche sieht sehr verändert aus, aber wie ruhig und unerschrocken dabei. Ja, wir werden sehen, ob er sich bis morgen so verhält, aber was für ein Verdienst ist es noch, Mut zu haben, wenn jener Hund Olintus dieselbe Todesverachtung zeigt. Der Gottesleugner, ja, sagte Lepidus mit frommer Wut. Es ist kein Wunder, dass einer der Dekurionen vor 2 Tagen bei heiterem Himmel vom Blitz erschlagen wurde. Die Götter zürnen unserer Stadt, solange ein solcher Verworfener noch in ihr lebt. Man gewährt Glaucus wegen der mildernden Umstände noch einen Vorteil. Man gestattet ihm, sich gegen den Löwen mit demselben Stilus zu verteidigen, mit dem er den Priester ermordete. Hast du den Löwen gesehen? Hast du seine Zähne und seine Klauen beobachtet und nennst du das noch einen Vorteil? Nein, ich halte es für wahre Gnade, dass man ihn nicht lange auf sein Urteil hat warten lassen. Wer den Tod lange erwarten muss, der stirbt zweimal. Was den Atheisten betrifft, sagte Clodius, so soll er es unbewaffnet mit dem grimmigen Tiger aufnehmen. Auf diese Kämpfe lässt sich aber nicht wetten. Oder wer will eine Wette eingehen? Ein lautes Gelächter erschallte bei dieser Frage in der Gesellschaft. Armer Clodius, fügte der Wirt, es ist schmerzlich, einen Freund zu verlieren, aber noch ein größeres Unglück ist es für dich, wenn du nicht einmal jemand findest, der auf die Möglichkeit seiner Rettung mit dir eine Wette eingehen will. Das Volk, sagte der würdige Pansa, ist über das Urteil ganz entzückt. Es war so sehr besorgt, dass man keinen Verbrecher für die Spiele im Amphitheater finden werde, und jetzt zwei solche Missetäter mit einem Mal. Das ist eine wahre Wonne für die armen Menschen. Das Volk hat schwere Arbeit. Es muss auch einige Unterhaltung haben. Da hört man den beliebten Pansa, der nie ausgeht, ohne einen Zug Klienten, so lang als ein indischer Triumphzug hinter sich zu haben. Er spricht immer für das Volk. Er wird zuletzt noch ein Gracchus werden. Aber, fragte einer aus der Gesellschaft, was ist aus dem armen Mädchen geworden, das Glaukus heiraten wollte? Eine Witwe ohne Frau gewesen zu sein, das ist hart. Oh, erwiderte Clodius, sie befindet sich sicher unter dem Schutz ihres Vormundes Abakes. Es war natürlich, dass sie sich unter seine Obhut begab, da sie ihren Geliebten und ihren Bruder verloren hatte. Bei der süßen Venus, Glaukus hatte Glück bei den Weibern. Man sagt, die reiche Julia sei in ihn verliebt gewesen. Ein einfältiges Gerücht, mein Freund, sagte Clodius. Ich war noch heute bei ihr. Wenn irgendein Gefühl dieser Art sie überwältigte, so schmeichle ich mir, dass ich sie getröstet habe. Wisst ihr nicht, sagte Pansa, dass Clodius in dem Hause des Diomedes bedeutend auf die Fackel bläst. Sie wird bald brennen und hell leuchten auf dem Altar Hymens. Wirklich, sagte Lepidus. Was, Clodius will ein Ehemann werden? Pfui. Beruhige dich, antwortete Clodius. Der alte Diomedes ist zufrieden, dass er seine Tochter an einen Mann von guter Geburt verheiraten kann und wird schon mit den Zisterzen tüchtig herausrücken. Ihr werdet auch schon sehen, dass ich sie nicht im Atrium verschließe. Während diese Unterredung in dem prächtigen Triclium des Lepidus stattfand, war Glaukus in einer ganz anderen Umgebung. Man hatte ihn in eine enge Zelle in dem Forum geführt, dicht neben dem Tempel des Jupiter. In diese enge Öffnung nötigte man den Gefangenen, setzte ihm ein Brot und einen Krug Wasser hin und ließ ihn in der Finsternis und, wie er glaubte, in der Einsamkeit. Die Veränderung, welche ihn von der Höhe seiner jugendlichen Träume und seiner glücklichen Liebe so schnell in den tiefsten Abgrund der Schande und in die Schrecknisse eines ihm bevorstehenden, qualvollen Todes geworfen, war so plötzlich gewesen, dass er sich kaum überzeugen konnte, er sei nicht von irgendeinem bösen Zauber befangen. Seine eiserne Natur hatte die Wirkungen eines Trankes besiegt, dessen größeren Teil er glücklicherweise nicht ausgetrunken. Sein Bewusstsein war zurückgekehrt, aber seine Nerven waren noch in einem niedergedrückten und dumpfen Zustande, und das verdüsterte sein Gemüt. Sein angeborener Mut und das griechische edle Selbstgefühl befähigten ihn, jede unwürdige Äußerung der Furcht zu besiegen und sein schreckliches Urteil in dem Gerichtshofe mit festem Blick und unveränderten Zügen anzuhören. Aber das Bewusstsein seiner Unschuld vermochte kaum, ihn noch aufrecht zu erhalten, als die Blicke der versammelten Menge nicht länger seine stolze Kühnheit überstürzten und er der Einsamkeit und Finsternis übergeben wurde. Die kühle, dumpfe Luft des Kerkers fiel schwer auf seine geschwächten Nerven. Am schlimmsten aber war es für ihn, dass er so gar nichts von Ione gehört hatte. Kein tröstendes Wort, keine Botschaft hatte sie ihm gesandt. Auch sie hatte ihn verlassen, wie alle übrigen Freunde aus den Tagen des Glücks. Sie hielt ihn für schuldig, sie hielt ihn für den Mörder ihres Bruders. Er knirschte mit den Zähnen, er schrie laut auf, und ein beängstigender Gedanke erwachte in seinem Gehirn. Konnte er nicht, in jener wilden Geistesverwirrung, die sich auf so unbegreifliche Weise seiner bemächtigt hatte, das Verbrechen, ohne dass er sich selbst dessen bewusst war, begangen haben, dessen man ihn beschuldigte? Aber sobald dieser Gedanke in ihm aufstieg, wies er denselben gleich wieder zurück, denn er glaubte, trotz seiner damaligen Geistesverwirrung, sich deutlich des dunklen Hains der Sibylle, des bleichen Antlitzes der Leiche und des plötzlichen Stoßes, der ihn auf sie warf, zu erinnern. Er war von seiner eigenen Unschuld überzeugt, aber von wem durfte er jemals hoffen, dass er seine Unschuld beweisen, seinen guten Ruf wiederherstellen würde? Als er sich seiner Unterredung mit Abakes und der Gründe erinnerte, die das wilde Herz dieses schrecklichen Mannes zur Rache gegen ihn entflammt hatten, konnte er sich nur denken, dass er das Opfer irgendeines geheimnisvollen und tief angelegten Planes sei, dessen Anlage und Fortgang er vergebens zu enträtseln suchte. Und Jone? Würde sie jetzt die Beute seines Nebenbuhlers werden? Dieser Gedanke erschütterte ihn mehr als jeder andere, und sein edles Herz wurde mehr durch die Eifersucht als durch die Todesfurcht erschreckt. Er seufzte wieder laut. Jetzt ließ sich eine Stimme aus einem Winkel jener dunklen Höhle vernehmen. »Wer«, sagte sie, »ist mein Gefährte in dieser schrecklichen Stunde? Athena Glaukus, bist du es?« »So nannten sie mich allerdings, als ich noch glücklich war. Jetzt mögen sie mir vielleicht einen anderen Namen geben. Und dein Name, Fremdling?« »Ich bin Olynthus, dein Gefährte im Gefängnis und im Tode.« »Was, der, den sie den Atheisten nennen? Ist es die Ungerechtigkeit der Menschen, die dich an dem Dasein der Götter zweifeln lässt?« »Ach«, erwiderte Olynthus, »du bist der wahre Gottesleugner, nicht ich bin es, denn du verleugnest den einzigen wahren Gott, den Unbekannten, dem deine athenischen Vorfahren einen Altar errichteten. Auch in dieser Stunde erkenne ich meinen Gott, er ist mit mir im Gefängnis. Am Rande des Grabes flüstert mein Geist mir die Gewissheit der Unsterblichkeit zu, und die Erde weicht nur unter meinen Füßen, um mein besseres Ich dem Himmel näher zu bringen. Sage mir«, unterbrach ihn Glaukus, »hörte ich deinen Namen nicht im Verhör mit dem des Apessides? Hältst du mich für schuldig?« »Gott allein liest in den Herzen, aber ich hatte keinen Verdacht auf dich.« »Auf wen denn?« »Auf deinen Ankläger, den Abakes.« »Ha, und weshalb?« »Weil ich die Schlechtigkeit des Mannes kenne und weil er Ursache hatte, den zu fürchten, der jetzt tot ist.« Olynthus unterrichtete jetzt Glaukus von der Bekehrung des Apessides, dem Plan, den sie entworfen hatten, die Betrügereien der Isispriester und die durch Abakes angewendeten Mittel, um Apessides zu verführen, öffentlich dem Volke bekannt zu machen. »Wäre daher«, so schloss Olynthus, »der junge Bekehrte Abakes begegnet, hätte er ihm sein schändliches Benehmen vorgeworfen und mit der Entdeckung seiner Verruchtheit gedroht. So war der Ort und die Stunde günstig für die Rache des Ägypters, und die Leidenschaft sowohl als auch die Notwendigkeit geboten seine Tat.« »Es muss so gewesen sein«, sagte Glaukus freudig, »jetzt fühle ich mich glücklich.« »Aber was nützt dir jetzt diese Entdeckung, o Unglücklicher? Du bist verurteilt und wirst in deiner Unschuld umkommen.« »Aber ich selbst bin mir jetzt meiner Unschuld bewusst, und in meiner schrecklichen Raserei hatte ich fürchterliche, doch schnell vorübergehende Zweifel. Aber sage mir, Mann des fremden Glaubens, glaubst du nach deiner Lehre an die Unsterblichkeit des Geistes und dass diejenigen, welche sich hier liebten, sich jenseits wieder vereinigen, dass dort unser guter Name gereinigt wird von dem Verdacht, der in dieser Welt ihn ungerechterweise befleckt hat? Ob ich das glaube, o Athena? Nein, ich glaube es nicht, ich weiß es. Und diese beseligende Gewissheit hält mich jetzt aufrecht. O Sylene«, fuhr Olynthus leidenschaftlich fort, »Braut meines Herzens, mir geraubt in dem ersten Monat meiner Ehe, werde ich dich nicht wiedersehen, und zwar in einigen Tagen? Willkommen ist mir der Tod, der mich in den Himmel und zu dir führt.« Es lag etwas in diesem plötzlichen Ausbruch des menschlichen Gefühls, was in dem Herzen des Griechen eine verwandte Seite bewegte. Er fühlte zum ersten Mal eine größere Teilnahme für seinen Gefährten als die des Mitleidens. Er kroch zu Olynthus, denn die in vieler Beziehung grausamen Italiener waren es in anderen Punkten weniger. Sie sparten die überflüssige Kette und gestatteten den Opfern der Arena die Freiheit und die Gesellschaft, welche die Umstände erlaubten. »Ja«, fuhr der Christ mit heiligem Eifer fort, »die Unsterblichkeit des Geistes, die Wiederauferstehung und Wiedervereinigung der Toten, das sind die Hauptgrundsätze unseres Glaubens. Das sind die großen Wahrheiten, für welche ein Gott, um sie zu verkünden und zu bezeugen, den Tod erduldete. kein fabelhaftes Elysium, kein finsterer Orkus, aber ein glänzendes Erbteil des Himmels selbst ist die Belohnung der Tugend.« »So teile mir denn deine Lehren und deine Hoffnungen mit«, sagte Glaukus. Olintus zögerte nicht, dieser Bitte zu willfahren, und wie oft in der früheren Zeit des Christentums warf es auch hier seinen sanften und heiligenden Strahl in die Dunkelheit des Gefängnisses, und seine tröstenden Lehren milderten die Schrecknisse des herannahenden Todes. Ende von Abschnitt 26. Gelesen von crowwings.com.